Kampfzone, Bühne, Moleküle, die sich necken ohne Mühe. Ein Flüstern zwischen Wasser und Licht, das dir sagt, du bist Teil, du bist Geschichte. Kein Plan, kein Ziel, kein Taktgeber weit und breit, nur Bewegung aus Freude, aus innerer Zeit. Der Tanz der Moleküle, chaotisch und klar, sie wissen nicht wohin. Sauerstoff, ein Zwinkern aus Dickstoff, sie spielen Verstecken in deinem Atemstoff. Kein Drama, kein Skript, nur das Jetzt in Bewegung und du mittendrin ohne jede Erklärung. Sie tanzen nicht für dich, sie tanzen mit dir und du spürst das Leben. Der Tanz der Moleküle, chaotisch und klar. Sie wissen nicht wohin, doch sie sind einfach da. Du bist nicht Zuschauer, du bist Teil der Choreografie. Ein Wirbel aus Sein, aus Energie, aus Sinfonie. Und wenn du denkst, du bist allein, atme tief. Sie sind schon da. In jedem Zug, in jedem Blick tanzt das Leben wunderbar. Sie lachen in Kristallen, sie singen in Dampf, sie fliegen durch Gedanken, ganz ohne Kampf. Du brauchst kein Wissen, kein Beweis, kein Ziel, nur das Staunen. Das ist ihr Spiel. Der Tanz der Moleküle.